1955. Das Ungeheuer von Presinacci. Am späten Vormittag des 17. April 1955 verdrückte ein Bauer namens Serafino Castagna aus dem kalabrischen Dorf Presinacci zwei Spiegeleier. Dann küsste er das Kruzifix an der Wand und umarmte seine Frau und den 9-jährigen Sohn. »Die Dinge dieser Welt kümmern mich nicht mehr«, sagte er. »Gott hat's gegeben, Gott hat's genommen.« Wenige Augenblicke später, bewaffnet mit einer Pistole der Marke Beretta, einem Dienstgewehr mit aufgepflanztem Bajonett und einer Provianttasche voller Munition, trottete er in den sonntäglichen Sonnenschein, um sein erstes Opfer aufzuspüren. Nicht weit entfernt, in einem Schuppen, lebte Castagnas weitläufiger Vetter Domenico Antonio Castagna. Als Serafino dort ankam, traf er nur dessen 60-jährige Mutter an, also feuerte er 6 Schüsse auf sie ab. Dann entdeckte er Francesca Badolato, die einmal die Verlobte seines Bruders gewesen war. Er gab einen Schuss auf sie ab, verfehlte sie aber. Sie riss ihr Baby an sich und lief davon. Castagna sah sie im Haus eines alten Barbiers Zuflucht nehmen. Er schlug gegen die Tür und zertrümmerte ein Fenster, während der Barbier und seine Frau ihn anflehten, das Mädchen zu verschonen. Schließlich trat er frustriert einen Schritt zurück und erschoss die Eheleute. Sie hießen Nicola und Maria Polito, 71 und 60 Jahre alt, und waren erst seit 2 Wochen wieder vereint, nachdem Nicola 3 Jahre in Argentinien verbracht hatte. Castagna folgte dann den blechernen Tönen eines Radios in den Versammlungsraum der Kommunisten. Er warf einen Blick durch die Tür, konnte aber niemanden entdecken, der ihm Übles angetan hatte, und ging weiter. Als er sich den Parteiräumen der Christdemokraten näherte, sahen diese seine Pistole und bettelten um Gnade. »Ihr braucht keine Angst zu haben«, sagte er zu ihnen. »Ich wollte nur ein paar Freunden guten Tag sagen.« Castagna verließ das Dorf und ging dem Heuschober zu, wo er Munition versteckt hatte. Als ihm einfiel, dass ihn sein Weg am Grundstück des Vaters vorbeiführte, kamen bittere Kindheitserinnerungen in ihm auf. Ein Schuss streckte den Alten zu Boden. Auf dem Weg zu seinem nächsten Opfer ging er an einem alten Kuhhirten vorbei, der fragte, »Was führt denn dich hierher, Serafino?« »Ich jage 2-beinige Wölfe«, versetzte dieser. Kurze Zeit später entdeckte Castagna Pasquale Petrolo und verpasste ihm 5 Schüsse. Dann suchte er das Weite. Die Presse betitelte Castagna als »das Ungeheuer von Presinacci«. Castagnas Heimatort war ein Bergkaff mit kaum 100 Häusern aus grobem Stein in einem gottverlassenen Winkel in Italiens gottverlassenster Region gelegen. Da die meisten Italiener kaum etwas über Kalabrien wussten, kannten sie es als eine Gegend, in der die unablässige Armut bei den verrohten Bauern in regelmäßigen Abständen zu Ausbrüchen von Gewalt führte. Serafino Castagnas Amoklauf trug sämtliche Anzeichen einer solchen Bauerntragödie. Zuvor hatte Castagna die Namen der 20 Personen, die er ermorden wollte, auf ein Blatt Papier gekritzelt und die Liste bei seiner Frau hinterlegt, damit diese sie der Polizei übergab. Außerdem schrieb er an den örtlichen Kommandanten der Carabinieri von seinem Racheplan, »Ich werde töten bis zur letzten Patrone.« Doch welche Logik hatte die Ermordung von 5 scheinbar unschuldigen Menschen, 2 davon Frauen und allesamt alt? Wer waren die Freunde und die 2-beinigen Wölfe, auf die Castagna es seiner Aussage nach abgesehen hatte? Bruchstücke einer etwas weit hergeholten Erklärung für Serafino Castagnas Bluttat fischte man aus der Quelle des Dorfklatsches. Der erste, der mit den Journalisten redete, war ein Tagelöhner. Er weigerte sich, seinen Namen zu nennen, murmelte aber vorsichtig etwas von einer Geheimgesellschaft in Presinacci. Doch die Presse blieb skeptisch. Die Leute munkeln, dass Serafino Castagna ein Mitglied der ehrenwerten Gesellschaft sei, der kalabrischen Mafia. Doch die Existenz dieser Organisation ist höchst umstritten. Angeblich sei Castagna von ihr beauftragt worden, bis zum 20. April einen Mann zu beseitigen, der sich mit ihr angelegt hatte. Doch wie es aussieht, entbehren diese Gerüchte jeder Grundlage. Serafino Castagna konnte überhaupt kein Mitglied der kalabrischen Mafia sein, weil es dergleichen nämlich nicht gab. Ganz einfach. Hierin waren sich maßgebliche Stimmen einig. Etwa 3 Wochen nach seiner Flucht schickte Serafino einen 40 Seiten langen Bericht an die Carabinieri, in dem er sich als ein vollwertiges Mitglied der sogenannten ehrenwerten Gesellschaft der Spange zu erkennen gab, auch bekannt als Mafia. Nach 60 Tagen wurde Castagna schließlich verhaftet. Sobald er in den Händen der Polizei war, sagte er alles, was er über die ehrenwerte Gesellschaft wusste, versorgte die Behörden mit vielen Namen und belastenden Beweismitteln. Binnen 48 Stunden nach Castagnas Festnahme wurden 50 Mitglieder der kriminellen Bruderschaft inhaftiert. Weitere Festnahmen folgten. Im Gefängnis arbeitete Serafino den Bericht, den er den Carabinieri geschickt hatte, zu einer Autobiografie aus. »Du musst töten«, vermittelte Italiens Nachkriegsgesellschaft aufschlussreiche Informationen über die Struktur der kriminellen Bruderschaft, die heute als 'Ndrangheta bekannt ist.